Dokumentation. Lebensglück. Der Mensch hat manches im Besitz, mit dem er etwas Gutes anfangen möchte. Das Werk soll ein eigenes sein. Dabei möchte er sich betätigen. Da macht er, was er gut kann, und vollbringt etwas, was von jemandem anderen gebraucht wird.